Das alles ist nun über 40 Jahre her. Aber diese Jahrzehnte haben mich niemals glauben lassen, meine Erinnerung an jene Nacht könnte fehlerhaft sein. Es hat nie Zweifel gegeben und die Bilder habe ich nie und nimmer vergessen. Butch erinnerte sich an alles so gut wie ich. Yeller, das weiße Licht, die Ohnmacht, den jungen Mann, das Brillenetui. Meines Wissens liegt das Etui immer noch in der Hütte. Wir fuhren noch einige Male im November der folgenden Jahre hinaus, bevor Butch an die Westküste zog, und bliesen sanft auf die eingelegte Welle, aber das Etui öffnete sich nie wieder für uns. Es würde sich auch für keinen anderen öffnen, davon bin ich überzeugt. Wenn es nicht gestohlen worden ist, und wer sollte es schon stehlen, liegt es weiter auf dem Kaminsims, wo Butch es bei unserem letzten Besuch zurückgelassen hat. Bevor wir an jenem Tag die Hütte verließen, sagte Butch mir noch, er wolle nicht mehr in seinen Block zeichnen, zumindest vorläufig nicht. »Ich will malen«, sagte er, »ich habe 1000 Ideen.« Ich hatte nur eine, die brennende Scheune, die zur Eingangsszene von »Das Blitzgewitter« wurde, war jedoch zuversichtlich, dass weitere folgen würden, die Tür war offen, ich brauchte nur hindurchzugehen. Manchmal verfolgt mich die Vorstellung, ich sei ein Schwindler. Bevor ich darüber sprach, behauptete Butch in mehreren Interviews das Gleiche. Ist das überraschend? Das glaube ich nicht. Wir waren eines, als wir im Herbst 1978 in den Wald fuhren, danach waren wir unser Leben lang etwas anderes. Wir wurden, was wir wurden. Ich denke, dass die Frage mit Begabung zusammenhängt. Hatten wir es in uns oder wurde es uns wie eine Schachtel Pralinen dargereicht, weil wir Yella das Leben gerettet hatten? Konnten wir stolz darauf sein, was wir erreicht hatten, indem wir uns gewissermaßen am eigenen Zopf aus dem Sumpf gezogen hatten? Oder waren wir nur zwei dreiste Hochstapler, die sich für etwas loben ließen, was ohne jene Nacht niemals eingetreten wäre? Was zum Teufel ist Begabung überhaupt? Das frage ich mich manchmal beim Rasieren oder wenn ich, wie in der guten alten Zeit der Buchwerbung, darauf warte, im Fernsehen aufzutreten, um meinen neuesten Wust von Fantasie zu verkaufen, oder wenn ich die Taglilien meiner Frau gieße. Was ist es wirklich? Wieso sollte ich auserwählt sein, wenn so viele andere sich abmühen und alles dafür geben würden, erwählt zu werden? Wieso stehen nur so wenige auf der Spitze der Pyramide? Begabung soll die Antwort sein, aber woher kommt sie? Und wie wächst sie? Warum wächst sie? Nun, sage ich zu mir selbst, wir nennen es eine Gabe und nennen uns begabt. Aber Geschenke werden niemals wirklich verdient, nicht wahr? Nur gewährt. Talent ist sichtbar gewordene Gnade. Der junge Mann hat gesagt, niemand könne einem geben, was man nicht bereits in sich habe, das sei axiomatisch. Daran halte ich mich. Natürlich sagte er auch, wir täten ihm leid.